bietet stets auf neues Leid. Der alte Drache brennt vor Neid und bietet stets auf neues Leid. Dass ihr das kleine Häuflein trägt. Dass ihr das kleine Häuflein trennet. Wir dienen gern, was Gottes ist. Gottes ist bald, braucht der List, bald, braucht der List, bald, braucht der List, weil ihr nicht rast noch. Wir kennen nicht rast noch, wir kennen, weil ihr nicht rast noch, wir kennen. Dass ihr das kleine Häuflein trennet.